Mal etwas zum Nachdenken zwischendurch. Warum ich etwas scheinbar nur für Einzelne mache, so ganz unwirtschaftlich? Ganz einfach, weil auch ich eine von diesen Einzelnen bin und weil jeder Einzelne einzigartig ist, etwas Besonderes und Wichtiges. Jeder. Auch der oder die, die keine Popstars, Maler oder Ähnliches sind, sondern ein jeder wie du und ich. Jeder kann dem Einzelnen etwas schenken, und wenn es nur ein Lächeln ist. Vielleicht aber auch ein Stück Wissen auf einem Gebiet, was einen gerade interessiert. Das habe ich in den letzten 2 Monaten intensiv erfahren. Es gibt so viele Menschen, die ihr Wissen weiterschenken, und es ist doch schön, auch mal etwas von mir zu geben. Einfach so. Viele sprechen Massen an, aber das können sie auch nur erfolgreich, weil sie... Weil sie den Einzelnen angesprochen haben. Und noch etwas. Es gab schon Einzelne, die sich dann zusammentaten und Großes vollbrachten. Mit Großes meine ich auch nicht den Weltfrieden. Etwas Großes kann ein schönes Bauwerk, ein gemeinsam angelegter Park, ein tolles Konzert, ein gemeinschaftliches Ziel, was auch immer sein. Also, denk einmal darüber nach und frage dich, was du so zu verschenken hast.